wenig Zweck. Ihm was zu erklären hat wenig Zweck. Vor Dummheit zu warnen hat wenig Zweck. Schönes zu zeigen hat wenig Zweck. An Verstand zu glauben. Es ist leider nur ein Mensch, kann vieles nicht verstehen. Vielleicht in 1000 Jahren, wenn wir noch einen sehen. Es ist leider nur ein Mensch, und er liebt die kurze Sicht. Der Verstand ist recht begrenzt, viel lernen kann er nicht. Er kann's nicht verstehen, dass Geld da nichts hilft. Er kann's nicht verstehen, dass Macht da nichts macht. Er kann's nicht verstehen, die Versicherung zahlt's nicht. Er kann's nicht verstehen, dass er endlich ist. Es macht nur Sinn, wenn der's atmen kann. Es macht nur Sinn, wenn er's trinken kann. Es macht nur Sinn, wenn er's teilen kann. Es macht nur Sinn, wenn er's gemeinsam macht. Es ist leider nur ein Mensch, kann vieles nicht verstehen. Vielleicht in 1000 Jahren, wenn wir noch einen sehen. Es ist leider nur ein Mensch, er liebt die kurze Sicht. Der Verstand ist recht begrenzt, viel lernen kann er nicht. Er hat es vergessen, woher er kommt. Er hat es vergessen, wie kackklein er ist. Er hat es vergessen, wie kurz Leben ist. Er hat es vergessen, er ist nur eine Art. Es ist leider nur ein Mensch, kann vieles nicht verstehen. Vielleicht in 1000 Jahren, wenn wir noch einen sehen. Es ist leider nur ein Mensch, und er liebt die kurze Sicht. Der Verstand ist recht begrenzt, viel lernen kann.